Das neue Schuljahr CC 106/2017 im Rahmen der allgemeinen 12-jährigen Schulpflicht der TV Erke hat begonnen. Am 1. April fanden die Schulanfangsfeiern überall im ganzen Land statt. Auf den Schulanfangsfeiern gratulierten die Funktionäre der Partei und Machtorgane, die Lehrer, die Schüler und die Eltern der Schüler den Neulingen. Nach den Feiern begannen die ersten Unterrichte des neuen Schuljahrs.